endlich flog. Eiltest du so, den geschlossenen schlimmen Hand zu schlichten? Wie? Welchen Handel hätt ich geschlossen? Wohl, was mit den Riesen dort im Rate du dankst. In Tiefen und Höhen treibt mich mein Hang. Haus und Herd behagt mir nicht. Donner und Fluch, die denken an Dach und Fach, wollen sie freien, ein Haus muss sie erfreuen. Ein stolzer Saal, ein starkes Schloss, danach stand Wotans Wunsch. Haus und Hof, Saal und Schloss, die selige Burg, sie steht nun festgebaut. Das Prachtgemäuer prüft dich selbst, ob alles fest, forscht dich genau. Fasold und Faf fand dich bewährt. Ein Stein wankt im Gestemm. Müßig war ich wie mancher hier, der lügt, wer lässig mich schilt. Arglistig weichst du mir aus, mich zu betrügen. Hüte in Treue dich wohl, von allen Göttern dein einziger Freund. Nahm ich dich auf in der übertrauenden Tross. Red und rate klug. Bauer der Burg zum Dank Freier bedanken. Du weißt, nicht anders will ich dich ein, als weil auf Pflicht du gelobtest, zu lösen das hehre Pfand. Mit höchster Sorge drauf zu sinnen, wie es zu lösen, das hab ich gelobt. Doch, dass ich fände, was nie sich fügt, was nie gelingt. Wie ließ ich das wohl geloben? Silberstrumpf von dem Schelm, du getraut. Loge heißt, doch wenn ich dich lüge. Der Fluch, der Lobe, die Löschen aus. Ihre Schmach zu decken, schmähn ich dumme. In Frieden lass mir den Freund. Ich kenn dir Loges Kunst. Reicher seines Rates wird, zahlt er zögert ihn aus. Nichts gezögert, rasch entfaltet, Dank wird mit dem Jahr. Jetzt, Herr Sterblicher, halte Stich, wo schweiftest du?